Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute, wie hießen die noch gleich? Vergessene Bands der 90er Jahre. Am Mikrofon begrüßt sie Thomas Elbern. Die Kampagne eines bekannten Mobilfunkanbieters brachte diesen Song wieder ins Spotlight. Da war er schon etwas älter. Die Rede ist von der Band The Mock Turtles aus Manchester, deren bekanntester Song das gerade gehörte Can You Dig It war, bevor sie dann spätestens in diesem Jahrzehnt aktuell von der Bildfläche verschwanden. Um vergessene Bands der 90er geht es in diesem Soundcheck. Ehrlich gesagt, es gibt unzählige. Ich habe mal ein paar herausgepickt, beispielsweise Baby Bird aus Sheffield. Die hatten einen Riesenhit mit You're Gorgeous. Der Song zählte 1996 in England zu den meistverkauftesten Tonträgern. Ist auch hier in Deutschland viel im Radio gespielt worden. Baby Bird immer noch eine von den Bands, wo man über einen bekannten Titel mal die anderen Songs checkt, um dann festzustellen, dass die viel besser sind. Aber das gilt auch für ganz aktuelle VÖs von Baby Bird und deren Kopf Stephen Jones. Aber irgendwie sind Baby Bird aus dem Bewusstsein verschwunden, deswegen eine Erinnerung mit Goodnight von 1996. Musik Die amerikanische Band American Music Club aus San Francisco hat schon in den 80ern die ersten Alben herausgebracht. In den 90ern folgten tolle CDs wie Everclear, Mercury oder San Francisco, die stilistisch einiges von dem vorweggenommen haben, was heute von aktuellen Bands gespielt wird. American Music Club mit Sänger Mark Edsel waren hierzulande immer eine Art Geheimtipp und sind es geblieben. Hören wir American Music Club vom Album San Francisco mit The Revolving Door. Der Song ist vor kurzem noch von Leyd Aldin gecovert worden und da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich aus Nationalgalerie geworden? Okay, Sänger Nils Frevert ist seit vielen Jahren solo unterwegs, aber diese Band war um einiges besser als viele der aktuellen deutschen Gruppen. Man steckt einfach nicht drin, es gibt viele Komponenten für Erfolg und Misserfolg. Wir hörten die Hamburger Band Nationalgalerie mit Evelyn. Nationalgalerie sind Geschichte, die britische Band Curve leider auch, nahm sie doch das vorweg, was die amerikanische Gruppe Garbage dann wesentlich poplastiger und erfolgreicher weitergemacht hat. Gitarrenwende, der massive Einsatz von elektronischen Sounds, kompromissloses Sounddesign und eine charismatische Frontfrau. Curve, mittlerweile aufgelöst, waren eigentlich die perfekte Band der 90er Jahre. Sie hatten den modernen Sound, aber die Melancholie, die viele 80er-Bands so unverkennbar machte, das alles gepaart mit einer subtilen Aggressivität. Hören wir Curve vom Album Doppelgänger mit Lily's Dying. Die 90er waren das Jahrzehnt, in dem Sampling bezahlbar wurde. Während in den 80ern es den Gruppen vorbehalten war, die für die Gerätschaften richtig Geld ausgeben konnten, wurde es in den 90ern immer bezahlbar und das änderte die Musiklandschaft ziemlich. Ganz neue Stilrichtungen sind so entstanden und es ging in erster Linie darum, das richtige Sample mit dem richtigen Kontext zu verbinden. Erfolgreich haben das Apollo 440 geschafft, die mit einem bekannten Gitarrenriff der Gruppe Van Halen, das eingebettet war in einem völlig neuen Kontext, richtig Erfolg hatten. Das war im Prinzip das bekannte bekannteste von dem Duo. Im Hintergrund gab es noch viele Remixe, Musik für Computerspiele und Kollaboration. Apollo for 40 gibt es heute noch, aber man wird sie wohl immer mit dem Van Halen-Track in Verbindung bringen. Ain't Talking About Love in der Apollo for 40 Version. Ain't Talking About Dub. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 440. Thank you. Hamburg, das war in den 90ern nicht nur die oft zitierte Hamburger Schule mit Bands wie Tokotronic oder Die Sterne, das war auch ein gutes Pflaster für Popmusik. Ende der 80er hatte die Gruppe Jeremy Days einen Hit mit Brand New Toy, doch die wirklich produktiven Jahre der Band waren in den 90ern. Die Alben Speak Easy, Circus Head, Reinvent Yourself, das war gute Popmusik mit englischen Texten. Davon abgesehen waren The Jeremy Days eine hervorragende Liveband. Sänger Dirk Darmstädter ist seit Jahren solo unterwegs und hat mit Gründung des Tapete-Labels vielen neuen deutschen Bands eine Plattform geliefert. Hören wir The Jeremy Days aus den 90ern mit Dear Drug. Once I was reeling in a sky made of blue. Once I was chewing more than I could swallow. Once I was laughing in the air 6 miles high. Thought if I wanted to, I could surely. Hurry me down. Hey, hey. Die 90er waren auch das Jahrzehnt unzähliger, mittlerweile vergessener Gitarrenbands, was man zwar auch über die gerade aktuelle Dekade sagen kann, aber die Gruppen der 90er haben etwas anders geklungen. Während heute viele britische Erfolgsbands wieder nach den 70ern oder 80ern klingen, wollten viele 90er-Gruppen einen aktuellen Sound haben, der oft einen psychedelischen Einschlag hatte. Beispiel die englische Band Catherine Wheel. 5 Alben gab es von Catherine Wheel, bevor sie sich dann auflösten. Hören wir von der ersten CD Ferment den Song I Want to Touch You. Ich habe gerade mal das Stichwort Hamburger Schule erwähnt. Einer der bekannten Vertreter waren Blumfeld, die sich 2007 auflösten. Schaut man zurück, dann sind es gerade die ersten Veröffentlichungen der Band, die wirklich hängen bleiben und nachhaltig wirken. Ich kann mich erinnern, als mir 91, 92 die Single Ghetto-Welt auf den Tisch geflattert ist, das war wie ein Schlag ins Gesicht im positiven Sinne. Das war kein Punk, das war kein Indie-Rock, das war Blumfeld. Das haben wirklich nicht viele Bands so hinbekommen. Also, bevor wir sie vergessen, hier sind Blumfeld mit ihrer ersten Single Ghetto-Welt. Was folgt ist wie ein Überfall. Überall gehen Türen auf. Und eine brandneue Überraschung kommt rein und füllt den Raum aus. Spaß auf dem Vormarsch. Trotz Falten auf der Denkerstirn. Auf dem Vormarsch in mein Hirn. Davon mal ganz abgesehen, komm rein und mach es dir bequem. Du hast meinen Namen vergessen, macht nichts, nenn mich Opfer. Versprechungen, selten wirkliche Hoffnungen, Kirche oder Leben, es muss mehr geben als das, wenn alles, was uns gehört, ein Wunsch ist, der Krüppelkinder kriegt, das ist ein Wunsch, der Blöde in der Ecke liegt, das wird ein Wunsch, der lügt, Spaß ist kein Spaß. Das war gut gewollt mit Ghetto-Welt, aber wir haben den falschen Track, einen anderen Track gespielt. Apropos Tyrannenmord, das waren Blumfeld, erste Single aus den 90ern. Die amerikanische Gruppe Thin Red Rope waren Ende der 80er und Anfang der 90er aktiv. In Deutschland waren sie immer eine Art Insider-Band. Wer die Chance hatte, die Gruppe live zu erleben, der wurde schnell zum Fan. Thin Red Rope entstanden um Sänger und Gitarrist Guy Kaiser. Und es gab selten eine Band, in denen Gitarrenfeedbacks besser geklungen haben und die Stücke von Lee Hazelwood und Ken im Programm waren. Thin Red Rope waren ziemlich innovativ mit ihrem Desert Rock und ich bekomme heute noch einen Gänsehaut bei ihrer Version des Lee Hazelwood-Klassikers Some Velvet Morning. Es passiert schon oft, dass man einen Künstler, eine Band mit einem Song in Verbindung bringt, der zwar am erfolgreichsten, zwar der Song, der am erfolgreichsten war. Die kanadische Band Crash Test Dummies hatte 1993 mit einen Riesenerfolg. Sänger Brad Roberts erzählte mir mal in einem Interview, dass die Band den Song in Finnland auf einem Festival gespielt hat und 20.000 Leute mitgesungen haben. Dabei haben Crash Test Dummies viele andere Songs und CDs gemacht, aber es ist dieser Song, der wieder Erinnerungen weckt an eine Band, die immer noch existiert. There was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. This girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, they'd always just Band Swerve Driver aus dem englischen Oxford sind oft mit Sonic Youth oder Dinosaur Jr. verglichen worden. Dabei hatten sie durchaus ihre eigene Klasse, vor allem ihr Album Mezcal Head. Hier höre ich das heraus, was heute so viel Post-Rock-Instrumental-Bands ausmacht, atmosphärische Gitarrenwände und ein Sinn für Dynamik. Für alle, die Swerve Driver in den 90ern nicht mitbekommen haben, es gibt gerade eine Reunion von Swerve Driver. Hören wir bis zu den Nachrichten vom Album Mezcal Head, den Song Duell. Gleich gibt es eine weitere Stunde Soundcheck mit vergessenen Bands der 90er. So long.